Ich war mit Zweien auf einem Felsen bei Schloss Böckelheim, wo wir die von dem Kreuznacher Markte kommenden Juden erwarteten. Endlich kamen 45 Juden und 5 Bauern. Der Platz, welchen wir gewählt hatten, war ein Hohlweg. Ich war hinter dem Felsen versteckt und Pick und Dahlheimer beim Ausgang des Weges. Nachdem sie bei mir vorbeigezogen waren, ging ich hinter meinem Hinterhalt vor und Pick und Dahlheimer stellten sich vor sie, sodass wir sie zwischen uns hielten und sie uns nicht mehr entweichen konnten. Nachdem wir Geld gefordert und sie keines zu haben geantwortet hatten, durchsuchten wir sie, fanden aber wirklich kein Geld, ausgenommen etliche Kreuzer, welche die armen Juden durch ihren Maklerlohn auf dem Markt verdient hatten und welche wir ihnen gelassen haben. Ein Jude hatte ein Päckchen Ware, welches ich ihm gleich genommen habe, aber auf seine Vorstellung, dass er ein armer Teufel sei und nur diese Ware habe, um sein Brot verdienen zu können, nahm ich nur 2 Päckchen Tabak und eine Pfeife daraus und gab ihm das Übrige zurück. Was die Christen anbetrifft, so haben wir diese nicht berührt. Schinderhannes war kein Judenhasser. Antisemitismus, die Verfolgung der Juden aus rassischen Gründen, ist eine Erscheinung des späten 19. Jahrhunderts. Bei den armen Bauern des Hunsrück war damals eben wenig zu holen. Da lohnte es sich eher, wohlhabende Juden zu überfallen, die Handel trieben. Diese schlicht ökonomisch begründete Tatsache brachte dem Schinderhannes die Sympathien der Bauern ein. Nachdem wir die Juden durchsucht hatten, sagte ich ihnen, sie sollten ihre Schuhe ausziehen, was sie auch taten. Wir warfen die Schuhe hintereinander auf einen Haufen und überließen jedem die seinigen zu suchen. Während die Juden sich wegen ihrer Schuhe herumschlugen, gab ich meine Flinte einem meiner Leute und stieg hinter den Felsen, um meine Uhren zu holen, welche ich dort hatte liegen lassen. In dieser Zwischenzeit wollten einer oder 2 Juden flüchten. Pick schoss aber auf sie und führte sie im gleichen Augenblick, als ich vom Felsen herunterstieg, wieder zurück. Von dieser Geschichte haben wir nichts als den Tabak und die Pfeife, wovon ich schon geredet habe, ein seidenes Tuch und einige lederne Gurte bekommen. Schinderhannes hatte, wie es sich gehörte, auch eine Räuberbraut, sein Julchen. Er hatte das gerade 17 Jahre alte Mädchen, das richtig Julie Blasius hieß, auf einem Fest kennengelernt, bei dem sie als Musikantin aufspielte. Von da an waren die beiden unzertrennlich. Julchen machte manche Raubzüge der Bande mit und stand in Männerkleidern Schildwache. Im Prozess jedoch antwortete sie auf die Frage, weswegen sie in Haft sei. Ich vermute, weil ich seit 2 Jahren mit einem gewissen Johannes Bückler lebe, welchen ich heiraten musste. Ich konnte den Mann nicht verlassen, der Vater zu einem mir gestorbenen Kinde und zu einem anderen, mit dem ich schwanger bin, ist. Übrigens habe ich gar keinen tätigen Anteil an seinen Verbrechen. Seit meine Schwester Margareta verhaftet worden ist, war ich immer auf der rechten Rheinseite, wo ich die von meinem Mann zu Frankfurt gekauften Waren falltrug. Daraufhin fragte der Richter, auf welche Art sie denn die Bekanntschaft mit Johannes Bückler gemacht habe. Es wird künftige Ostern 3 Jahre sein, dass ein Mann, dessen Namen ich nicht weiß, in meinen Geburtsort kam. Er traf mich mit meiner Schwester Margareta im Wirtshaus an. Er sagte zu mir und meiner Schwester Margareta, wir sollten mit ihm in den Wald gehen, der nur eine Viertelstunde von unserem Ort liegt. Es wäre da jemand, der mit uns reden wolle, ohne uns jedoch seinen Namen noch den Gegenstand seiner Einladung zu sagen. Obschon ich auf diesen eitlen Vorschlag mich nicht dahin begeben wollte, gelang es doch dem Mann, mich zu bereden, mit ihm zu gehen. Meine Schwester Margareta ging mit uns. Als ich in den Wald kam, traf ich einen schönen jungen Mann da an, der mir den Vorschlag machte, meine Eltern zu verlassen und ihm zu folgen. Da ich seinen Vorschlag der vielen schönen Versprechungen ungeachtet, die er mir unaufhörlich machte, nicht annehmen wollte, drohte er mir, mich umzubringen. Und auf diese Art wurde ich mit Gewalt dazu gebracht, dem Unbekannten zu folgen. Und als ich schon weit von meinen Eltern entfernt war, erfuhr ich, dass der Mann, der mich so entführte, der sogenannte Schinderhannes sei. Es folgten die Raubzüge in Laufersweiler, Offenbach, Merxheim, Sütern, Lettweiler. Auf dem Kallenfelser Hof bei Kirn wohnten Bückler und Julchen wochenlang zusammen. Jedes Kind in den Dörfern kannte das Pärchen und die anderen zur Bande gehörenden Räuber. Die jungen Burschen spielten Karten, die Mädchen tanzten mit ihnen. Schinderhannes Spezialität, die ihn bald berühmt gemacht hatte, war eine Quasi-Ausübung staatlicher Hoheitsrechte. Die Abgabe von Sicherheitskarten oder Schutzbriefen an potenzielle Opfer. Das war bequemer, als diese zu überfallen, und brachte genauso viel ein.